Gut, dann willkommen zu Rauschlevel Nummer 5. Unsere Entschuldigung, keine Artikel mehr auf kollisionsabfrage.net zu veröffentlichen. ist ja unnötig. Aus dem hohen Norden höre ich den Kova anklopfen. Alaf. Aus dem ganzjährig Jecken Ruhrgebiet kommt der Dave. Hello. Und hier aus Holland Süd ist der andere Micha oder Senior Kaffee oder ich muss mir da mal was überlegen. So ein Gestammel geht nicht. Nee. Unter meinem Fenster ist hier noch die Luzi los. Wie so ziemlich jede Kleinstadt hält sich Heinsberg-Oberbruch nämlich für eine Karnevalshochburg. Ich hoffe mal, das hört man nicht so. Nein. Wundervoll. Wie sieht's denn da bei euch aus? Genießt ihr auch schon die würzige Mischung aus Gerstensäften und Magensäften in der Luft? Ja, letzten Donnerstag, Weiberfastnacht in Düsseldorf. Da habe ich wundervoll. Das sehr genossen, ja, aber der Rest kann da eigentlich herzlich mal gestohlen bleiben. Wo war bei dir alles ruhig? Ja, total. Also hier bekommt man ja vom Karneval eigentlich, ansonsten man guckt die RTL-News nichts mit, worum ich auch relativ froh bin. Sollen wir uns auf ein Thema einigen oder fangen wir erstmal damit an, was hier alle so gerade spielt? Och, das ist ja auch immer ein ganz guter Start, oder? Koba, was spielst du? Oh, momentan spiele ich in Anbetracht des Releases der Scott Pilgrim DVD wieder das wunderbar geile Scott Pilgrim Videospiel von Ubisoft. Der XBLA oder PlayStation Network Download-Titel. Und ich bin wie damals immer noch angetan und es ist halt. Und vor allem Bock schwer, oder? Oh ja. Ja, die haben sich nicht lumpen lassen und gleich bei ihrem Schwierigkeitsgrad vergangener Titel wie jetzt, Turtles in Time oder sowas inspirieren lassen. Double Dragon, Final Fight, genau. ich glaube, wo auch das ganze Spiel eine kleine Hommage für ist. Ja, das hat doch irgendwie Random City Rampage oder so, oder wie das heißt, als Vorbild. Ja. Ich muss mich da als Unwissender outen. Ich auch. Aber es ist vor allem, du kommst ja mit einfachem Prügeln gar nicht weiter. Also von links nach rechts laufen und Feuerbutton hämmern, das geht ja gar nicht. Nein. Das Kampfsystem von dem Spiel ist echt für eigentlich ein Spiel, was total simpel aussieht. Das war jetzt ein kleiner Ausrutscher, weil eigentlich die Grafiken und die Animationen sind ja wahnsinnig geil. Edel Retro, super Sprites. Ja, genau. Von unserem guten Freund Paul Robertson, ein fantastischer Pixel-Held und musikalisch untermalt von Anna Managuchi, fantastisch auch. Naja, aber ich sag mal, das Kampfsystem ist ja fantastisch. Also irgendwann lernst du halt auch das Kontern und irgendwann lernst du die Gegner zu grabble, hooken und was auch immer. Und das ist einfach nur ein großer Spaß, vor allem mit mehreren Leuten. Entweder lernt man das oder man kommt nicht besonders weit. Genau. Also ich glaube, mit einem Kollegen habe ich es in den vierten Level bisher geschafft, aber alleine... Oh. Ja, alleine ist es wirklich nicht leicht, zumal auch der letzte Level gegen Gideon Graves, ich glaube, aus 3 oder 4 verschiedenen Stages bestehen und es wird nicht leichter, wenn man alleine da unterwegs ist. Dave, hast du das auch mal gespielt? Ich habe das auch mal gespielt, ja, aber leider auch noch nicht weit irgendwie, weil mir leider der Kollege fehlt, der mit mir da dieses Spiel durchsteht. War es eigentlich über Xbox Live oder PSN spielen? Nee, ich glaube, das hat keinen Online-Modus leider. Ach, aber das wäre doof. Ja, aber das macht irgendwie, glaube ich, nicht so richtig Sinn, weil zum Beispiel, wenn der eine Kollege da fast am Absterben ist und der andere dann ihn wiederbeleben soll, sagt man schnell so, ey, belebe mich wieder. Und ich glaube, über Xbox Live oder PSN kommt das nicht so gut. Kollege ist total ermordet. Genau. Need help. Dave, was hast du so gezockt? Ich habe endlich mal Blur bekommen. Nachdem mir 1000 Leute da davon erzählt haben und mir das Spiel empfohlen haben, habe ich mir letztendlich auch mal besorgt und ich bin auch sehr, sehr angetan von diesem Game. Das ist echt, also anfangs dachte ich, oh ja, alles klar, okay, ein bisschen Mario Kart drin, ein bisschen Need for Speed und wie heißt das Spiel nochmal, was die Macher vorher gemacht haben? Irgendwas mit N war es. Ich komme jetzt leider nicht drauf. Auf jeden Fall steckt das da auch noch ein bisschen mit drin und Wipeout natürlich und so. Ich finde es klasse und ich finde es auch ein bisschen schade, dass das so extrem gefloppt ist und kein Nachfolger kommt. Das Studio inzwischen platt ist. Ja, genau. Das Studio haben sie ja leider echt geschlossen, ne? Also bizarr. Haben sie geschlossen, aber es ist ein kleines Rogue-Team daraus entstanden, was jetzt, glaube ich, Lucid Games heißt oder so. Ich hatte neulich ein bisschen Concept-Art irgendwie vom zweiten Teil gesehen. Also sie wollten eigentlich den zweiten noch machen, falls es voll wird. Und das sah echt schon ziemlich geil aus. Hast du da nicht irgendwie geschrieben, deine Anlage brennt oder so? Ja, ich finde das Sounddesign total toll. Oh ja. Musik ist obergeil einfach. Sehr stimmungsvoll, total was anderes. Hat einen ganz eigenen Flair. Es ist halt wirklich irgendwie ein neues Franchise, was halt aufgebaut werden wollte. Und nicht einfach der x-te Aufguss von irgendeinem Need for Speed-Teil. Ne? Es ist halt schon was Neues, aber mit bekannten Elementen, wie zum Beispiel die Waffen, die halt relativ ähnlich sind, irgendwie was jetzt Mario Kart-Waffen angeht. Oder so. Wenn man den Feuerball nimmt, dann kann man auch einen roten Panzer gegenstellen. Oder halt die Minen irgendwie wären dann halt die Bananen. Man kann sie ja sogar auch nach vorne schmeißen, lieber Mario. Ja, genau. Das ist halt schon relativ ähnlich, aber die lizenzierten Fahrzeuge, was ich übrigens auch sehr geil finde, dass ich da echt irgendwie mit einem M3 durch die Gegend brettern kann. So, das ist halt echt alles, was man sich wünschen kann. Ich weiß auch gar nicht, warum das so zerrissen wurde. Bin in etlichen Foren gelesen irgendwie, dass sich die Leute darüber aufregen, dass man nicht mit dem Lenkrad spielen kann oder so. Aber was will ich bei dem Spiel mit einem Lenkrad? Das hat sich einer beschwert, dass man Mario Kart nicht mit dem Lenkrad steuern kann. Ja. Ja, obwohl kann man, glaube ich, so tollen Aufsatz. Ja. der ist super. Der noch mehr Plastikmüllaufsatz. Das ist halt ein Arcade-Racer, das ist ein Fun-Racer und er macht wirklich richtig Spaß. Mit einem tollen Design, ansprechender Grafik. Sieht natürlich nicht so geil aus wie Split Second oder sowas, aber ein starkes Spiel ist es trotzdem und es verdient auf jeden Fall auch Anerkennung, die es leider nicht bekommen hat. Ne? Ja, das ist wirklich schade. Also wenn es irgendwie ein Videospiel-Oscar für das Spiel gegeben hätte, dann vermutlich für Sounddesign und für diese ganzen Community-Funktionen. Also das Spiel war echt schon top-notch, möchte ich sagen. Ja, das ist cool, dass man die Zeiten seiner Freunde dann so sehen kann. Ja, ganz genau. Und so, ja. Also das ist zwar eigentlich voll nervig und so, aber dass sie daran gedacht haben, dass man direkt, wenn man ein Rennen gewonnen hat, das bei Twitter posten kann, finde ich ganz witzig. Was habe ich überhaupt gespielt? Ach ja, genau. Fate of the World. Hat da jemand von euch schon was von gehört? Oh. Fate of the World, sagt mir gerade nee. So. Das klingt aber so, als wäre Greenpeace der Publisher. Ja, es geht auch so ein bisschen so in die Richtung. Öko-wissenschaftlich angehauchtes Spiel. So im Jahr 2000 noch was, da hat die Menschheit endlich eingesehen, dass der Klimawandel ohne drastische Mittel nicht mehr aufzuhalten ist. Es wird so eine super Regierungsorganisation namens GEO gegründet, von der du der Chef bist. Und es hat so ein bisschen was von einem Kartenspiel. Also fast schon so ein bisschen wie so ein alter Civilization-Teil. Es gibt halt 8 Weltregionen und da kannst du halt sozusagen Agenten kaufen und pro Agent kannst du eine Aktionskarte spielen. Und hast du dann all deine Aktionskarten hingelegt, die kosten natürlich alle auch Geld, dann beendest du die Runde und es gehen 5 Jahre weiter. Ich glaube, da habe ich mal ein Bild von gesehen, das hat mich ein bisschen an XCOM erinnert. Ja, diese XCOM. Weltübersicht sieht total nach XCOM oder UFO, wie es ja hier hieß, aus. Ja. Super, also fand ich auch dann spontan sympathisch. Ja, wir haben das gesehen, das sah ganz cool aus. Es ist allerdings auch tierisch schwer. Also das Startszenario, was so ein bisschen so Tutorial ist, das geht noch. Ich glaube, da geht es darum, dass man Afrika innerhalb von ein paar Jahren ein bisschen pushen muss. Aber dann fängt es schon an mit der einer Rohstoffkrise und du musst halt wirklich bis zum Jahr 2140 oder so an der Macht bleiben und gleichzeitig verhindern, dass die Entwicklung der Menschheit nicht total ans Stocken gerät. Und ich dachte erst so, ach ja, ist ja easy, gut, da ist eine Flut, baust du was dagegen, oh, da sind Proteste, haust du da deine Black Ops rein und hältst alles unter Kontrolle. Ja, und dann klar. Auf einmal ist total die Weltindustrie zusammengebrochen. Ich hatte keine Kohle mehr. die Katastrophen sind mir um die Ohren gehauen, meine Agenten wurden zusammengeschossen und ich hatte das Spiel verloren. Naja, die Welt zu retten ist kein easy business, offenbar. Eine undankbare Aufgabe. So als herrschender Diktator praktisch. Ja, genau. Black Ops ja, irgendwo in Proteste reinhauen, ich glaube, es hackt. Ja, das Schöne ist, es gibt ja diese verschiedenen Szenarien, die musst du auch nacheinander spielen. Und eines der letzten Szenarien heißt irgendwas mit Dr. Doom. Und da musst du halt wirklich so einen verrückten Weltherrscher spielen, der die Welt total runterwirtschaften möchte. Aber du musst gleichzeitig eine gewisse Anzahl von Jahren im Amt bleiben. So. Aber ich glaube, da muss ich noch einige Stunden spielen, bis ich es bis dahin schaffe. Aber es motiviert auf jeden Fall. Ja, vor allem, es kostet auch nur einen Zehner auf Steam. Oh, da kann man ja fast nichts falsch machen. Ja, stimmt. Ich sag mal, jeder, der ein bisschen was mit Rundenstrategie anfangen kann. Es sieht auch gar nicht schlecht aus. Es hat sehr schön gezeichnete Grafiken. Auch wenn das meiste natürlich 2D ist. Was du nicht überschlechtern musst? Nee. Und ja, einfach mal auf Steam gucken. Ich glaube, für Mac gibt es wahrscheinlich dann auch, wenn es auf Steam ist. Sollte man mal machen. Sollten wir. Und die Welt retten. Die Welt retten. Retten wir die Welt. Die Welt. Captain Planet. Mit vielen Kräften und so. Macht der Liebe, ja. Ganz wichtig. Schauderlich. Ich hatte euch ja schon per Mail mal kurz geschrieben. 2010 war ja das große Jahr der Indie-Hits. Da kamen ja die ganzen Bomben raus wie Limbo und Minecraft und wie sie alle hießen. Yes. Yeah. Habt ihr da was von gespielt? Irgendwelche Minecraft-Süchtlinge unter uns? Alle. Naja, also ich habe sie nicht alle gespielt, aber ich habe zumindest, was habe ich denn alles gespielt, was so Indie war? Limbo habe ich gespielt, fand ich geil. Minecraft habe ich gespielt, fand ich geil. Aber ich glaube, dann hört es bei mir auch schon auf. Dave, du irgendwann irgendeinem Indie-Hit hängen geblieben? Ja, also Minecraft habe ich natürlich auch ausprobiert. Du bist mir so lange auf die Nerven gegangen mit deinem dass ich es dann irgendwann doch mal ausprobiert habe. War nicht ganz so mein Ding. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch der fehlenden Zeit geschuldet, die ich da rein investieren kann. Ja, das ist ja wirklich ein super Zeitfresser. Ja. Bist du zwar das MMO unter den Indie-Spielen. Ja, ja, klar. Ja, ein Limon hätte ich auch gespielt. Wie jeder Indie-Hit kommt ja irgendwann die Zeit, wo man sein zweites Album dann rausbringen muss. Ich habe mal so ein bisschen gelistet. Die Leute, die Minecraft gemacht haben, bringen jetzt Scrolls raus. Das ist so ein Sammelkartenspiel, bei dem der Taiko von dem Gaming-Comic Panic Arcade als Autor mit eingestiegen ist. Braid bringt, wie hieß der nochmal? Wie hieß der Macher von Braid noch? Ach ja, Braid. Ja, der Mensch. Irgendwas der, mit J. The Witness, ne? The Witness, genau. Und Game Dev Story. Ja, die Jungs, die machen Happy Spring Story oder so. Hot Spring Story heißt es, glaube ich. Oh. Die sind da auch schon beim nächsten Titel. Klingt ja gut. Ja, es hat natürlich jeder erwartet, dass jetzt so erstmal Game Store Story rauskommt. Aber die gehen genau den gleichen Entwicklungsweg nach, den sie auch sozusagen im japanischen Original hatten. Und da kam auch erst wie heißt das im Japanischen? Diese heißen Dinger, Onsen oder so. Oh, auf jeden Fall, da kam auch erst so ein Hot Springs Titel, den sie jetzt genauso aufs iPhone und iPad packen. Ist denn irgendwas unter diesen Ankündigungen, was euch so spontan mitgreift, wo ihr jedes Update verfolgt? Natürlich, Journey interessiert mich sehr, ne? Das neue Spiel von den Flammen. Ja. Ach ja, genau, das kommt ja auch. Das kommt dieses Jahr auch raus. Ja. Das verfolge ich auf jeden Fall jedes Update. Ja, das sieht geil aus. Ja, den neuen Titel, der Game Dev Story-Macher, den habe ich mir heute mal angeschaut. Den gibt es schon mittlerweile fürs iPhone und iPad und so weiter runterzuladen. Und ist auch ein ganz cooles Spiel, so wie ich bisher sehen konnte, die halbe Stunde, die ich da rein investieren konnte. Ansonsten sind ja auch noch die Jungs von Gaijin Games, die Bit Trip-Reihe gemacht haben, auch immer fleißig am tweeten und so. Und bei denen kommt ja demnächst der letzte Titel der Pit-Trip-Reihe raus. Und danach werden sie sich auch was komplett Neuem widmen, haben sie schon angekündigt. Wie heißt denn der letzte Titel? Der Pit-Trip Flux, genau. Was ist diesmal, 3D-Shooter? Nee, also es sah von den bisherigen Videos so aus, als würden sie entweder ein Best-of der Pit-Trip-Reihe machen oder es ist wieder komplett eine Art Pong, wie das erste Pit-Trip-Beat damals. Schon krass. Für mich persönlich jetzt, ich war erstmal so ein bisschen underwhelmed von den ganzen Sachen, die jetzt so angekündigt sind. Ich meine, ein Sammelkartenspiel, so ein Myst-Dingen. Ich meine, fand irgendjemand von euch Myst geil? Weil ich fand das damals schon totlangweilig. Ich muss sagen, ich habe von Myst nur einen Titel gespielt und das fand ich ganz cool. Aber ich hätte mir damals, als ich mir das gekauft habe, den Myst-Teil erwartet, das wäre eher so eine Art Zork Zero oder sowas. Oder Return to Zork oder wie der Teil mit Video-Unterlegung hieß nochmal. Mhm. Aber es war langweiliger als Zork, muss ich sagen. Zork war noch so ein richtiges Full-Motion-Video-Game, oder? Ja, wobei die meisten Akteure da auch irgendwie nur zwei Animationsphasen hatten, glaube ich, damals. Hat denn jemand von euch so einen Hit aus dieser Zeit, so Full-Motion-Video? Ich fand, das war eine ganz besondere Zeit. Die für die PlayStation. Fand ich großartig. Ein Spiel, was man innerhalb von 2 Stunden lösen musste, weil man sonst automatisch Game Over war. Das habe ich nie gespielt. Wow. War es eher so, welches Genre ging das so? Auch Adventure? Das war Horror. Das war ein Horror-Adventure, ja. Kam so im Zuge vom ersten Resident Evil-Teil damals raus und wurde dann halt auch komplett verrissen, weil man eigentlich im Prinzip nicht viel machen konnte, außer so die Richtung angeben, wo die Personen jetzt hinlaufen sollte, aber halt nur wirklich irgendwie einmal nach vorne drücken und dann ist sie halt von selbst zur nächsten Szenerie gelaufen. Und dann konnte man da halt irgendwie ein bisschen rumklicken. Mehr war das im Prinzip nicht. Aber ich fand das schon ziemlich atmosphärisch. Und damals, ich glaube, da war ich so um die 12, 13, da fand ich das sehr spannend. Das war halt noch damals was komplett Neues. Ne? Also, dass man wirklich Full-Motion-Videos irgendwie auf dem Fernseher gesehen hat, wenn man eigentlich nur Super Nintendo-Grafik gewohnt war. Ja, also auch so Titel wie Wing Commander 3 hat mich damals total weggeblasen. Ja. Und, aber das hatte ja auch in den Full-Motion-Videos hatte das ja keine Spielanteile. Das stimmt, das war ja wirklich nur, das war ja kein Full-Motion-Videotitel, das war mehr so dieses klassische Final Fantasy-Muster. Wir spielen jetzt mal ein paar Minuten und belohnt wirst du mit der super tollen cineastischen Spielsequenz. Was ja schon wirklich Spielanteile hatte, auch während der Full-Videosequenzen, war ja, wenn ich mich nicht täusche, die ganzen Rebel Assault-Teile da von Star Wars. Damals, glaube ich, so mein Full-Video-Favorite gewesen sind. Hab ich alle nur mal angezockt. Wie hat sich das denn so gespielt? Ich kann mir das nie vorstellen. Also so Spielen mit einer Videosequenz zu verbinden. Ja, das war also ein bisschen Rail-Shooter-mäßig, ne? Ja, ganz genau. Also die Videos liefen im Hintergrund so ab und dann kamen die Gegner immer aus derselben Richtung und du konntest gerade mal ausweichen und schießen. Und das war's im Grunde, war aber irgendwie halt durch diese typische Star Wars-Atmosphäre mit dem John Williams-Soundtrack super cool damals. Also den Bildausschnitt hast du überhaupt nicht irgendwie beeinflusst. Nö. Genau, da hatte man keinen Einfluss drauf. Also man konnte, ich glaube, es gab 3 Bereiche, wo du dich aufhalten konntest beim Bildschirm, Mitte, links, rechts. Mhm. Und dann konntest du halt mit so einem Fernkreuz zielen und schießen. And that's about it. Was natürlich auch der totale Hit war Gabriel Knight 2 auf dem PC. Werwolf Adventure. Oh ja, oh, das habe ich nie gespielt. War das gut? Ja. Ich sehe schon, wir haben da ganz unterschiedliche Spielerfahrungen, weil in dem Zeitraum habe ich doch total auf PC gehangen und einige waren schon eher auf die PlayStation gewechselt. Ja, aber für den PC gab es da auch sehr starke Titel. Cyberia zum Beispiel. Also der Vorgänger von diesen, wie nennen sich diese netten Sequenzen nochmal, wo man einfach nur eine Taste drücken muss? Die Quicktime Events, genau. Spiele, die nur aus Quicktime-Sequenzen bestehen, sind ja so gesehen nichts Neues. Denk mal an diese klassischen Rhythm-Games. Das ist ja auch eigentlich, wenn du die kannst du genauso gut auseinander, die kannst du genauso gut auswendig lernen. Ja. Und auch so Spiele wie Space Channel 5 ist ja eigentlich auch ist eine riesen Quicktime-Sequenz. Und den Endboss zu besiegen bei The Duke, Duke Nukem war ja auch, glaube ich, ein Quicktime, wenn ich mich nicht irre. Ja. Echt? Weiß nicht, ich glaube, muss man dann nicht irgendwie. Nee, ich kann mich nur daran erinnern, dass man ewig im Kreis rumgelaufen ist und dass es da irgendwelche Unverwundbarkeits-Potions gab. Oh. Nee, ich meine nur das allerletzte, was du mit dem Auge des Endgegners getan hast. Ah, ja, natürlich. Ich glaube, das ist nicht gespoilt, weil man kann es jetzt schon in der Titelsequenz von Duke Nukem Forever sehen. Genau, richtig. Was haben wir noch so Interessantes auf der Pfanne? Indie-Games, da war doch noch was, was wir besprechen wollten. Was würden wir denn dann noch besprechen wollen? So, ich hätte da noch kurz eine Sache, die mich ein bisschen bewegt hat. Und zwar, dass die Leute, die an Limbo gearbeitet haben, einfach nur komische, vage Sachen zu ihrem neuen Titel gesagt haben. Und zwar über das Sounddesign haben sie verraten, dass sie sich einen menschlichen Körper, einen menschlichen Schädel besorgt haben, also einen knöchernen Schädel, um irgendwie... Ja. Ich muss jetzt erst dran denken, dass sie irgendwelche Gluckergeräusche aus dem Magen oder irgendwelche Furzsounds nehmen, aber okay, ein menschlicher Schädel, ja. Es ist nur der Schädel. und zwar haben sie sich den besorgt, um zu untersuchen oder aufzunehmen, wie die Geräusche, die im Kopf an unterschiedlichen Stellen passieren, wie sie unterschiedlich klingen und so. Und das klingt total interessant. Also ich weiß nicht genau, was sie damit bezwecken wollen. Ob das irgendwie ein Spiel, wo es um mentale Krankheiten geht, dabei rauskommt oder um was weiß ich. Aber das klingt auf jeden Fall schon irgendwie so, als hätten die Jungs Großes vor. Klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, was man mit Kopfhörern... Ja, auf jeden Fall. Hat denn keiner von euch sich die Sachen von Journey zum Beispiel mal angeschaut oder so? Oh, oder doch. Ein Trailer von The Witness, weil darüber haben wir ja gar nicht so richtig geredet eigentlich, ne? Also, The Witness, ja, von Journey habe ich so noch gar nichts mitgekriegt. Ich muss ja sagen, da ich ja relativ spät auch erst eine PS3 mir angeschafft habe, was ich auch Flower bisher nur bei Micha gesehen habe. Hol es dir. Hol es dir. Worum geht's denn bei Journey nochmal? Ist das dieses Ding, was in dieser prozeduralen Wüste spielt oder so? Ja, genau. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, was es ist, genau, mit diesem komischen Charakter der Mütze. Grafisch ist es so ein bisschen comichafter, aber es sieht schon, also es geht schon mehr so in die Richtung wie Ico. Relativ minimalistischer Stil. Was ich halt ganz interessant an dem Spiel finde, ist, dass sich das Spiel praktisch dir gegenüber nur durch Animationen und Geräusche ausdrückt. Also es gibt keine Quests in dem Sinne. Du spielst halt nur diese Reise von deinem Startpunkt bis zu einem Berg, woraus ein Lichtstrahl kommt. Also zumindest sieht man das mal halt in dem Trailer, was dann letztendlich dort ist. Das weiß man halt nicht so genau. Also es ist wohl auch online spielbar mit anderen Leuten zusammen. Und man kann diesen Berg wohl auch innerhalb von relativ kurzer Zeit erreichen, so wie ich das mitbekommen habe. Also das Spiel endet auch irgendwann. Es ist nicht eine Reise, die halt bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter geht. Also ist so ein der Weg ist das Zielspiel, so ähnlich wie ist das noch, The Path oder so? Ja, genau, so ähnlich. Und man kann halt entscheiden, wie lange man spielt. Ne? Also man kann halt durchhetzen und ist dann halt innerhalb von 2-3 Stunden durch. Mhm. Oder man kann sich halt alles anschauen und lässt sich halt, also sieht sich dann relativ satt an den Eindrücken, die dabei entstehen. Und es ist halt, also ich finde es vom künstlerischen Standpunkt her sehr, sehr geil gemacht, weil mir halt dieser Stil sehr gut gefällt. Das erinnert schon an Ico. Was mich aber sehr anspricht, sind die Animationsphasen, also die Animationen der Figuren. Das ist alles sehr, sehr, sehr beruhigend, sehr, sehr liebevoll umgesetzt. Das ist alles sehr behutsam. Und wirkt so ein bisschen wie ein Animationsfilm aus dem Hause Ghibli zum Beispiel. Das spricht mich sehr an. Ja, und dass man halt auch nicht über Sprache kommuniziert zum Beispiel, sondern nur über Expressions oder halt Geräusche. Wobei wir wieder bei diesem menschlichen Schädel wären. Der mir immer noch im Kopf rumgeistert. Das hat mir im wahrsten Sinne Angst gemacht. Ja, ich denke mal, sie werden das Ding da wohl benutzen, um da irgendwelche Mikrofone reinzutun. Ja, ja, genau, um das, wie heißt es, aurealische Töne oder so aufzunehmen. Ach, keine Ahnung, dazu bin ich zu. Aurealische Töne? Ja, ja. Das muss ich gleich mal googeln, nicht, dass du mich hier verarschen möchtest. In der Tat. Nein, aber nochmal zu Journey, was That Game Company zu dem Titel gesagt haben, ist, das finde ich sehr, sehr intriguing, dass wenn du das online spielst, dass du halt einfach nur dich mit anderen Leuten im PlayStation Network triffst und diese Reise zusammen machen kannst und das hat einfach du da jetzt keine besonders großen Community Features hast, sondern einfach nur mit mehreren Leuten dieses Entdecken teilst und die sich dann natürlich auch erhoffen, dass da große Ströme an Leuten auftauchen und diese Reise gemeinsam antreten und weiß ich nicht, das ist irgendwie so eine Bildergruppe. Richtig. Das ist irgendwie eine Idee, die ist meines Wissens noch nie im Videospielen da gewesen und das klingt super, super cool. The Witness. Hat das irgendeiner schon sehr verfolgt? Sehr verfolgt nicht, aber ich habe mal einen Trailer gesehen. Also es unterscheidet sich ja schon stilistisch sehr stark von Braid, finde ich. Also die Concept-Art jetzt gar nicht so, aber das Setting an sich finde ich schon sehr, sehr, sehr abgefahren. Also es ist halt eine sehr, sehr klare Grafik und es spielt ja wirklich nur auf dieser einsamen Insel, so wie ich mitbekommen habe. Ne? Mhm. Also es ist halt gar nichts verschnörkelt, wie es halt in Braid so ist. Es ist halt sehr, sehr klar und fokussiert. Wo ich da wieder euch fragen muss, hat irgendjemand von euch Braid verstanden? Also verstanden, weiß ich. Ich glaube, es geht bei Braid vermutlich nicht darum, so irgendwie da eine große Story rauszupicken, die dann am Ende einen Schluss macht, sondern vielleicht ist es einfach nur, dass während du es spielst, dass da irgendwie so eine merkwürdige, noch nie dagewesene, zumindest noch nie bei einem Jump'n'Run dagewesene Traurigkeit den Spieler erreicht durch den Soundtrack und diese kurz in den Wolken stehenden Geschichtchen, die dazu gehören. Also du bist nicht der Meinung, dass es um die Atombombe geht bei dem Spiel? Ich weiß nicht, hat Atombombe. Lach nicht. Also ich hab diese Theorie gelesen und dann auch ein paar Videos dazu gesehen. Das macht eigentlich im Endeffekt total Sinn. Ja, es gibt ja voll die abgefahrenen Theorien. Also das mit der Atombombe, weiß ich nicht. Hat da zu der Entwickler jemals was zu gesagt zur Geschichte? Oder? Nee. Okay. Nee. Jetzt weiß ich wieder. Jonathan Blow, ne? Jonathan Blow. Genau. Ich glaube, der wird auch sein Lebtag nicht zu verraten. Vielleicht meint sein Memoiren. Hey, ja, klingt ja interessant. Muss ich mal wieder ausgraben. Klingt ein bisschen wie das Finale von Neon Genesis Evangelion. Welches Finale? Das eine aus der Serie, da wo plötzlich die ganze Welt brennt und... Also du meinst jetzt den Film, die Serie, den Comic oder die neuen Filme? Nee, die alte Serie von damals mit den... Dating-Sims Sex oder das Erotik-Mayong. Erotik-Mayong. Ich spreche auf die Story des Erotik-Mayongs an. Ja, also fällt euch sonst noch was zu Indies ein? InDesign, ja, das benutze ich auf der Arbeit. Da würde ich sagen, rap mir wir mal ab. Werde ich jetzt noch nach einer coolen Abmoderation googeln, verabschiede ich mich schon mal von euch. Erstmal vom Cover aus dem Norden. Ja, auf bald. Ich hoffe, ihr kriegt nicht so viele Kamelle an Kopf. Ich erinnere mich nicht daran. Und auch ein Tschüss ins Ruhrgebiet vom Dave. Ja, vielen Dank. Gebe ich gerne. Stay hardcore. Ciao. Tschüss. Ich glaube, das war ganz gut.